Vor kurzem wurde im asiatisch-europäischen Gipfeltreffen eine Erklärung des Vorsitzenden gegen die DEVJK veröffentlicht. In diesem Zusammenhang gab der Sprecher des Außenministeriums der DEVJK am 17. Juli eine Antwort auf die Fragen des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Er sagte wie folgt: Am 11. Juli fand das 11. asiatisch-europäische Gipfeltreffen statt und wurde eine Erklärung des Vorsitzenden veröffentlicht, in der man grundlose Kritik an der DEVJK übte und die Verstärkung ihrer nuklearen Abschreckungskraft als Verstoß gegen die Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates und als Bedrohung des Friedens und der Sicherheit der Welt bezeichnete. Dies ist eine leichtsinnige Handlung, die sich dem extremen Druck der USA auf die DEVJK anschließt und die Lage der koreanischen Halbinsel weiter verschärft. Eben die USA verursachen auf der koreanischen Halbinsel die höchste Atomkriegsgefahr und zerstören den Frieden und die Sicherheit der Region und der Welt. Sie führen in Südkorea vielerlei strategische nukleare Schlagmittel, einschließlich der Atom-U-Boote und Verbände strategischer Bomben sowie Hightech-Kriegsrüstungen wie THAAD hintereinander ein, womit sie die Atomkriegsgefahr vergrößern. Sie verletzten die Souveränität und Existenzrechte der DEVJK und machten alle Versuche zu ihrer Isolierung und Erdrosselung. In letzter Zeit verhängten sie über sie beispiellos schlimme Sanktionen, wobei sie sogar die höchste Würde der Republik verletzten. Der Besitz der DEVJK an mächtiger nuklearer Abschreckungskraft und deren qualitative und quantitative Verstärkung ist eine gerechte Selbstschutzmaßnahme gegen die DEVJK-feindliche Politik der USA und deren nukleare Drohung. Der Wille der Armee und des Volkes der DEVJK dazu, mit härtester Entgegnung die Gewalt, Willkür und den militärischen Druck der feindlichen Kräfte, einschließlich der USA, konsequent zurückzuweisen, wird fester. Egal, was die anderen sagen, wird die DEVJK nach dem standhaften Kurs von Souveränität, Songun und Sozialismus geradeaus gehen und darum kämpfen, als ein souveräner Staat und als eine Atommacht die wahre internationale Gerechtigkeit zu verwirklichen.